herzlich willkommen zum Uncast Episode 468, alles nur Show. Thema heute, Amazon Echo Show 5 ist angekommen und das habe ich schon ausgiebig getestet und das möchte ich euch heute gerne mitteilen, was ich dafür Erfahrungen gemacht habe. Das wird ganz interessant sein. Ja, kann ich mal wieder nicht mit der Mainstream-Presse übereinbringen, meine Erfahrungen. Weiß nicht, was die da quatschen manchmal. Wobei Mainstream-Presse eigentlich gemeint ist, so die etablierten Android-News-Medien, ja. Aber ich komme dazu nochmal im Einzelnen. US-Firmen, ja, dürfen wieder an Huawei verkaufen. Das wird noch in den News interessant werden, ja. Und bei der Community gibt es auch sehr viel. Ich weiß allerdings nicht, ob ich wirklich alles hier nochmal einbringen kann, denn wir haben hier ziemlich schön viele News, ja, und da weiß ich nicht genau, wie das wird. Außerdem ist es so heiß, dass ich kaum noch sprechen kann. Das versprochene Gewitter ist mal wieder nicht eingetreten, ja. Ich hasse es, wenn die Wettervorhersage Gewitter verspricht, endlich Abkühlung. Oh. Und die Affen, die abends dann bis nachts im Garten sitzen und Party machen, ja, das gibt mir dann noch den Rest, weil dann kann ich nämlich auch nicht gescheit schlafen. Wunderbar. Also ihr seht mich in bester Laune. Ja, da kann nur Amazon Echo helfen. Ja, wenn ich wieder ein paar dumme Fragen stelle und bekomme dafür intelligente Antworten. Ja, oder auch nicht. Jedenfalls kam das Teil hier an bei mir letzte Woche und da war ich schon mal überrascht mit der Einrichtung. Amazon hat da wirklich die neuen Funktionen genutzt zur Einrichtung, nämlich das Display. Dieses Gerät ist jetzt vollständig, vollkommen ohne Amazon Alexa App einrichtbar. Ja. Und das heißt, man kann hier die Netzwerkverbindung, die Passwörter und so weiter, den Account etc. alles eingeben am Display. Ja, und das fand ich ziemlich gut erstmal für Leute, die das vollkommen unabhängig von ihrem Smartphone machen wollen. Ja. Es empfiehlt sich natürlich trotzdem, die App mit zu benutzen, ganz klar, aus dem Grund beispielsweise, um komfortable Routinen einzurichten. Die Einstellungen können aber dementsprechend auf dem Show gemacht werden. Dafür gibt es Menüs, denn das Teil hat, das vergisst man gerne, einen vollwertigen Touchscreen. Und wenn man von oben runterzieht, kommt man zum Beispiel zu den Einstellungen, Lautstärke-Einstellungen etc. Wenn man von rechts nach links mit dem Finger streicht, dann wird das Menü geöffnet, wo man zum Beispiel Musik auswählen kann, auch auf dem Display, Videos und so weiter. Und da gab es auch gleich eine Menge Überraschungen. Man kann beispielsweise komplett Amazon Video, Prime Video und so weiter abrufen und sich dort eben komplett Filme angucken und so weiter. Ja, ich meine, nicht, dass das interessant wäre. Ich meine, wer macht das schon auf dem 5,5 Zoll Display? Aber trotzdem fand ich es interessant, dass das möglich ist. Ja. Nun gut, ich habe dieses kleine Display. Ja, war ich am Anfang auch sehr skeptisch, ob das überhaupt einen großen Nutzen bringt. Da das Gerät hier im Wohnzimmer steht und am Wohnzimmer auch bereits ein riesiger Fernseher mit Fire TV angeschlossen ist, ist eben für mich zum Beispiel vollkommen absurd, auch nur daran zu denken, sich auf diesem kleinen Display einen Film anzugucken, wenn hinten dran ein riesiger Fernseher steht. Ja. mit Fire TV. Und von daher war ich halt skeptisch, inwieweit das gebraucht werden kann. Eigentlich habe ich das hauptsächlich deswegen gewollt, weil das Teil die Uhrzeit permanent anzeigt. Ja. Ich habe nämlich hier in meiner Wohnung keine Wanduhr mehr. Bisher gab es immer mit dem Google Home und dem Amazon Echo eben mit wie viel Uhr ist es? Ne? Eine schöne Frage an diese Assistenten, was sie auch immer wunderbar beantwortet haben. Ja. die Uhr geht ja nie nach, weil es ja immer aktuelle Internetzeit ist. Und nur wenn man das alle 10 Minuten spielen, gern jemand, der gern immer alle, also immer die genaue Zeit wissen will, und dann wird es schon nervig, wenn man permanent nach der Zeit fragen muss, ganz ehrlich. Aber deswegen habe ich gedacht, okay, wenn man jetzt also auf der Couch sitzt, ja, dann hat man hier die Uhr quasi im Blickpunkt. Aber dann stellt es sich heraus, dass das Display durchaus für noch viel, viel mehr nützlich ist, denn auch die normalen Abläufe, die normalen Befehle werden teilweise aufgewertet, und auch bestehende Routinen, die schon an alten Echos eingerichtet wurden, sind auf einmal ganz mit neuen Funktionen ausgestattet. Ja. So ist zum Beispiel meine normale Routine, ja, beginne den Tag, ja, ist da dann eben, mir wird vorgelesen, wie das Wetter heute Morgen ist oder über Tag werden wird, ja, wie die Verkehrslage zu meinem meist genutzten Ziel ist, und dann natürlich die Nachrichten und Informationen über bekannte wissenschaftliche Ereignisse vor oder in der Vergangenheit. Ja, das ist so eine Ansammlung. Heute, vor so und so vielen Jahren, wurde das und das erfunden und so weiter und so weiter. Ganz cool. Ja, und die Sachen, zum Beispiel bei den Nachrichten, das ist die Tagesschau in 100 Sekunden, die wird jetzt nun zusätzlich zum Audio eben auch als Video angezeigt. Ist das denn genial? Also jetzt wird quasi auch das Video vorgespielt. Und das ist ganz gut, weil morgens schnell mal nur hier zum Wachwerden, ja, will ich nicht gleich den Fernseher anschalten, dann reicht das tatsächlich, wenn die Tagesschau in 100 Sekunden hier als Video gezeigt wird. Wunderbar, das kommt gut. Bei der Wettervorhersage genauso. Ja, wenn der Amazon Echo anfängt, ich vermeide jetzt übrigens den Namen da zu sagen, ne, damit nicht immer eure Geräte angehen. Ich hoffe, das bleibt auch so weiter in der Sendung, dass ich das mir mal verspreche. Da könnt ihr dann nicht nur das sehen, was sie immer sagt. Ne? Heute ist im Moment ist so und so viel Grad. Heute wird es Höchsttemperaturen so und so viel und Mindesttemperatur so und so viel bei, was weiß ich, Regen oder Wolken oder sonst irgendwas. Ja, schön wär's. Nein, sondern es wird wirklich auch angezeigt, wie zum Beispiel die Temperatur im Laufe des Tages wird, stundenweise. Ja? Wird durchgescrollt und dann sieht man auch, wann oder wie das in den nächsten Tagen wird, was zu erwarten ist. Und das ist schon eine richtig gute Sache. Auch wenn man zum Beispiel Timer stellt oder Countdowns, fantastisch, man sieht jetzt permanent eingeblendet links oben, ja, im Display und sieht so immer ganz genau, wie lange Zeit noch ist. Ja, man konnte ja bisher immer noch nachfragen, aber das ist wiederum ziemlich umständlich, finde ich, jedes Mal nachzufragen, wenn man nur flüchtig wissen will, wie viele Minuten Zeit noch ist. Ja, und hier sieht man alles wunderbar. Also für solche Sachen war das dann erstaunlicherweise überraschend nützlich, das Display. Kleines Display, große Hilfe, 5,5 Zoll, hört sich, ist auch ziemlich klein, muss man sagen, heutzutage ein normaler Handyscreen schon 6 Zoll. Aber es ist für diese Aufgaben, wie gesagt, vollkommen ausreichend. Nicht schlecht. Der Sound ist überraschend gut. Das hätte ich am allerwenigsten erwartet, muss ich ehrlich gesagt sagen. Das Design hat mich zwar schon etwas stutzig gemacht, weil es doch recht klobig wirkt im Vergleich beispielsweise zum Echo Dot der dritten Generation, ja, und auf jeden Fall zur zweiten Generation, dann hat man ja auch gesehen, ja, die Lautsprecher in der zweiten Generation, bei dem kleinen Gerät ziemlich schlecht, ja, bei dem Echo 3, da kann man schon mal so ein Liedchen anhören, ja, gar nicht schlecht, besser, sowas gibt's zumindest mal, ja, aber bei dem Teil, ja, also ist schon okay. Also das, wenn man das jetzt zum Beispiel mal zu einer kleinen Bluetooth-Box vergleicht, da müsste man schon so in die Regionen bis etwa 80, 90 Euro reingehen, dass man ungefähr so eine Qualität hat, ja, bei diesen Boxen. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das muss ich schon sagen. Also für Sound ist das Teil besser als erwartet. Man darf natürlich auch hier keine Hi-Fi-Qualität erwarten, das ist ganz klar. Ja, geht alleine schon aus dem Grund nicht, weil Stereo-Lautsprecher, ne, sind, selbst wenn da jetzt zwei Lautsprecher eingebaut werden, die werden einfach zu weit zusammen. Ja, ist also keine wirkliche Stereo-Gefühl. Ne? Die Mikrofone, das war auch ein großes Bedenken von mir. Letztendlich muss ich aber feststellen, dass das mindestens so gut ist wie der Echo Dot der dritten Generation. Ich bin quasi, naja, sagen wir mal, ich habe so ein Wohnzimmer mit angebauter, aber offener Küche. Ja. Und da bin ich so ein bisschen um die Ecke, ja, wenn man so will. Und dann gehe ich also um die Ecke. Ja, wichtig bei mir übrigens auch, ja, weil ich stehe dort am Herd, ja, und bei mir wird der Herd gesichert durch einen Smart-Schalter und da muss ich natürlich, bevor ich am Herd was machen kann, erstmal den Herd einschalten lassen. Also muss ich den Befehl geben, Herd einschalten. Und das habe ich schon mit dem Echo Dot der dritten Generation probiert und wenn ich in normaler Lautstärke spreche, so wie jetzt ungefähr, ist das absolut kein Thema. Ja, geht wunderbar. Aber beim Echo Show 5, ja, da reicht es, wenn ich das jetzt mal simuliere, wenn ich das in der Lautstärke sage, zum Beispiel so, Herd einschalten. Und das um die Ecke. Und dann funktioniert das. Das funktioniert. Das ist unfassbar. Das hat mich auch gewundert, weil ich habe da zumindest mal in der technischen Beschreibung vorher, das aber nicht offiziell war, gelesen, dass da nur noch zwei Mikros eingebaut worden wären, statt vier. Und da hatte ich natürlich sehr starke Bedenken. Aber offenbar ist es nicht begründet gewesen. Er kann mich mindestens genauso gut verstehen wie den Echo Dot 3, manchmal sogar besser. Ja. Keine Ahnung. Ich habe gemerkt, wenn das Teil aber Musik spielt, wenn es also selbst Musik spielt, auch wenn die Musik nicht ganz so laut ist, ja, dann hat es etwas, also da muss man schon etwas lauter sprechen, ja, damit einem das auch, das Gerät auch versteht. Ungefähr dann auch so wie mit dem Echo Dot der dritten Generation, auch da muss man dann etwas lauter sprechen, ja. Ich denke, das kommt vor allem deswegen zum Tragen beim Echo Show 5, weil der so basslastig ist. Also das ist wirklich mehr so, man merkt es auch bei der Stimme, alles ist mehr so in die tiefen Töne gedrückt. Ich habe beim Equalizer deswegen auch die Höhen stark erhöht und den Bass etwas verringert. Dennoch ist es immer noch etwas basslastiger als beispielsweise der Echo Dot. Und das wird Musikfans, zumindest für einige Musikrichtungen, wird es freuen. Ja. Ich bin eigentlich kein großer Bass-Fan. Also bei mir dürfen die Bässe nicht überragend sein. Von daher, ja, okay. Also die ersten Tests, nachdem ich den Equalizer eingestellt habe mit Musik, waren allerdings sehr, sehr, okay, sehr, sehr gut. Auch klassische Musik kommt gut rüber, man glaubt es kaum. Richtig Spaß. Also für den Audiophilen wird es nichts sein, ganz klar, aber dafür ist es auch nicht gedacht. Überraschend gut jedenfalls, die Soundqualität und die Mikrofone. Ach, Wahnsinn, also was will man mehr. Die Kamera ist ausreichend, ich habe da im Vorfeld einen Bericht gelesen, da habe ich wieder gedacht, naja, typisch, ne? Typisch. Man muss ja immer alles schlecht machen. Ich weiß nicht, wer es war, es war glaube ich sogar eine deutsche Seite. Kann es sogar sein, dass es Tel Tarifa? Ich weiß es gar nicht genau. Ja. Auf jeden Fall, das hat mich ein bisschen gefoppt. Ja, das hat mich ein bisschen geärgert, als dann geschrieben wurde, die Kamera wäre halt, finden diese Auflösung wahrscheinlich nur für Pixelbrei gut. Das ist eine reine Spekulation, die stimmt auch überhaupt nicht. Ja. Diese Kamera, es ist halt schade, dass Amazon da einen kleinen Fehler gemacht hat. Die haben die angegeben mit 1 Megapixel. Das, sowas macht man natürlich nicht, das hört sich einfach lächerlich an. Ja. Das ist eine HD-Ready-Kamera, 720p Auflösung und das ist bei einer Displaygröße von 5,5 Zoll mehr als ausreichend für eine Videotelefonie. Und die Tests, die ich gemacht habe, waren auch alles andere als pixelbrei. Die Beleuchtung ist da natürlich ein Schlüsselpunkt, ganz klar. Je besser die Beleuchtung, desto schöner ist auch die Bildqualität, dürfte klar sein. Macht sich bei dieser Kamera natürlich bemerkt. Vor allem, wenn der Hintergrund heller ist als der Vordergrund, dann hat man wirklich ein Problem. Also man sollte schon auch hier, sage ich mal, ausgeleuchtet sein, ja, damit man richtig erkannt wird. Ja, das ist sicherlich richtig, aber das ist kein Pixelbrei. Das hat damit nichts zu tun, sondern es hat einfach mit der Beleuchtung zu tun. Da muss vielleicht Amazon noch mit der Software etwas arbeiten, dass nämlich die Kamera, die Helligkeit softwaremäßig ein bisschen anders justiert, so dass es zum Beispiel ausgeglichen wird, wenn das Licht hinten etwas heller ist. Ja, dass das geht, kann man auch sehen, wenn man das mit Softwareentwicklungen vergleicht. Von Kameras in Smartphones. Das ist keine Hexerei, das kann man machen per Software. So. Also, für Videochat, und das ist der Grund, warum ich gerne auch hier so ein Echo Show hatte. Also nicht nur jetzt alleine wegen der Uhrzeit, sondern das war der zweite wichtige Grund, ja, Videochat. Weil ich finde einfach, wir haben das Jahr 2019, langsam, finde ich, ist es antiquiert, nur noch Audio zu nutzen beim Telefonieren. Jeder hat so ein blödes Smartphone, Entschuldigung, und keiner nutzt die Fähigkeiten davon. Ja, und zumindest in diesem Kreis von Leuten, die ja Zugriff haben, möchte ich dann auch schon hier jetzt Videochat dann eben machen. Warum es nicht die Videochat-Funktion beispielsweise bei Line ablösen kann. Line hat übrigens ja eine wunderbare Videochat-Videokonferenz-Funktion. Das ist richtig begeisternd, wie schön das ist. Und ja, der Grund da ist eben, weil das integriert ist und viel einfacher zu erreichen. Dieser Videochat hier geht entweder über Amazon. Da muss man eben die spezielle App installiert haben. Ja. Jeder, der eben hier erreichbar sein will vom Echo, muss diese App installiert haben. Das zählt übrigens auch für geschriebene Nachrichten über Amazon Echo und auch für Audio-Nachrichten. Die Empfänger müssen die Alexa-App installiert haben. Ja. Anders da geht es natürlich nicht. So. Zusätzlich gibt es zum Glück noch die Möglichkeit Skype. Das habe ich aber nicht probiert. Da weiß ich auch nicht, wie die Bildqualität ist. Keine Ahnung. Aber weil ich habe da erst kein Drang, hier Skype da zu nutzen dafür. Und ich verlasse mich da auf die Amazon internen Dienste. Das reicht für meine Sache. Ja. Natürlich wird, wie gesagt, der Hauptvideodienst bei mir weiterhin Line sein. Einfach weil ich da auch Leute erreichen kann, die jetzt eben nichts mit dem Amazon Echo zu tun haben. Ja. Tja, also Videotelefonie ist entsprechend dem, was zu erwarten war, auch gut. Ja, absolut. Das macht Spaß. Und dadurch, dass es eben hier auf dem Tisch steht, muss man da nichts groß machen. Finde ich super. Ja. Bedienung, habe ich schon gesagt, ist in dem Sinne gut, dass man alles hier auf dem Display erledigen kann. Es sind sehr viele Details, beispielsweise wenn man eine Funktion aufruft, beispielsweise eine Lampe einschaltet und sagt dann zum Beispiel, schalte das Couchlicht ein, ja, und dann wird es wie gewohnt per Audio, per Stimme bestätigt. Aber dann erscheint auf dem Display für einige Zeit, ich glaube 10 oder 15 Sekunden, erscheint dann das Gerät, der Status, die Möglichkeit, es auch wieder auszuschalten, ja, und ein, wenn, je nachdem, was für ein Gerät, wenn es zum Beispiel ein Licht ist, ein Slider, also so ein Schieberegler, bei dem man dann auch zum Beispiel die Helligkeit einstellen kann. Ja, also gar nicht schlecht. ich muss also da nicht, zumindest theoretisch mache ich es zwar trotzdem, weil ich so faul bin, ja, aber man könnte es dann sagen, okay, na, Licht einschalten, dann na, ist ein bisschen zu hell, dann tippt man sich einfach hier, geht man dann einfach zum Beispiel hier auf den Schieberegler und schiebt den dann zum Beispiel ein bisschen höher, dann wird das Licht heller. Oder eben man hat zum Beispiel versehentlich was gesagt, ja, das falsche Gerät eingeschaltet, dann kann man es gleich wieder ausschalten, indem man einfach da drauf tippt, ohne dass man was sagen muss. Ne? Also lauter solche Kleinigkeiten sind es ganz gut. Und die Anzeige als visuelle Rückmeldung ist doch ziemlich interessant, muss ich sagen. Und es gibt dem Ganzen nochmal eine deutliche Aufwertung. Ja, also mein Fazit zum Echo Show 5 ist eigentlich sehr, sehr positiv. Ja, ich habe kaum Nachteile oder ich habe keine Nachteile zu anderen Echo Shows entdeckt. Ich habe ja den Echo Dot zu anderen Echo Shows, zu anderen Echos. Ich habe den Echo Dot 2, also Echo Dot der zweiten Generation, Echo Dot der dritten Generation und den Echo Input und den Echo Show 5 jetzt. Ja, und von daher ist ja natürlich ganz klar jetzt das neue Referenzgerät für mich, was Echos betrifft. Ne? Und ich sehe da auch keinerlei Nachteile zu den anderen. An sich, ja, ich weiß halt nicht, es hat wesentlich mehr mir gebracht, als ich erwartet habe, als ich es gekauft habe. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass wenn sich jetzt jemand dieses Gerät kauft, beispielsweise um Videos anzuschauen, weil er in einem Zimmer steht, in dem gar kein Fernseher ist und dass man dann in dem Zimmer auch einen Film gucken kann oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht ganz so überzeugend ist, weil eben, wie gesagt, das Display zu klein ist. Audiomäßig ist es sicherlich gut für alle, die ja vernünftig das Ganze beurteilen können, ist ganz klar, mit dieser Größe kann es aber auch nicht mehr viel besser werden, muss ich sagen. Von daher gibt es da absolut nichts dran zu deuteln. Also diese Leute, die das für Audio gekauft haben, dürften eigentlich auch ganz zufrieden sein, sei denn sie haben wirklich so mega Hi-Fi-Qualität erwartet. Ja? Aber das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Der kann durchaus soundmäßig mithalten mit der ersten Generation des großen Amazon Echoes. Von daher alles paletti. Laut kann das Ding auch werden. Bedrohlich laut. Ja, so laut wird es nie gemacht werden bei mir. Aber hier, das ist natürlich auch relativ, manche haben ja schon hohes Grundrauschen, dass die das als vielleicht zu leise empfinden. Ich weiß es nicht. Mir platzen die Ohren, aber das hat bei mir nicht viel zu bedeuten. Ihr hört da jemanden, der die Lautstärke seines Players niemals über die Hälfte hinaus anstellt. Habe ich noch nie gemacht. Wenn ich unterwegs Musik höre, nein, niemals meine Ohren. Also, geht nicht. Von daher kann ich das vielleicht gar nicht so richtig beurteilen mit der Lautstärke. Gut, ich bin super zufrieden. 89 Euro, muss man sagen, hat das Teil gekostet. Und ich weiß nicht, was man noch mehr machen soll für 89 Euro. Es ist wirklich super genial. Ich bin ziemlich begeistert von dem Teil bisher. Die Verständigung klappt gut, der Sound ist gut, die Kamera ist ausreichend, Mikrofone super. Ich weiß nicht, was man noch alles erwarten kann von dem Kleinen, aber ja, schön. Eine Sache ist noch, und zwar, man kann hier auch ein Foto machen lassen. Man kann zum Beispiel sagen, mache ein Foto, und dann wird tatsächlich ein Schnappschuss gemacht. Und der wird dann in ein extra Album reingelegt bei Amazon Fotos, nennt sich Fotokabine, ja, und ist auch in der Library dann mit drin. Ja, richtig cool. Das finde ich auch nicht schlecht. Ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, weiß ich nicht genau, aber ich habe da schon schöner Schnappschuss gemacht. Ne? Also nicht schlecht. Und was man vielleicht auch machen kann, das muss ich mal probieren, ich habe es noch nicht probiert, ob ich das auch steuern kann von dem von der App unterwegs am Handy. Einige Funktionen kann man ja steuern. Ob ich dort auch einen Screenshot auslösen kann, vermutlich geht es nicht. Ein Bild auslösen kann, vermutlich geht es nicht. Wäre aber ganz gut, um die Wohnung besser zu überwachen. Ja. Aber dennoch, ich denke, mit der Drop-In-Funktion, die man dann ja hat, ist das schon gar nicht schlecht. Ah ja, Schiebeschalter vor der Kamera, und zwar mechanischer Schiebeschalter. Das sei vielleicht auch noch erwähnt. Das ist zum Beispiel etwas, was bei mir nicht genutzt wird. Wenn ich irgendwelche Bedenken hätte, würde ich mir natürlich so ein Teil nicht holen, ganz klar. Und das kann ich auch sonst kann empfehlen. Wer da Bedenken hat, bitte nicht machen. Ansonsten, ja, alles, was der normale Echo bietet, plus Display und echte Mehrwertfunktion dadurch, damit, wenn Echo, dann Echo Show 5. So, jetzt komme ich aber mal zu den News, eben schon angesprochen, US-Firmen dürfen wieder an Huawei verkaufen. Ja, Trumpy hat gesprochen. Und ich habe schon in der Community gesagt, da sieht man mal wieder, was so ein netter Plausch, ja, mit einem Coke und so zwischen zwei Staatschefs von China und von den USA eben so wirkt. Und schon geht's wieder mit Huawei, ne? Kein Problem. Mhm. So wie ich das eigentlich auch erwartet habe, ist zwar noch nicht alles in trockenen Tüchern, auch das sei noch mal erwähnt. Und es hat vor allem hat es keine Auswirkung auf das Vertrauen, das natürlich zerstört ist. Jede Firma, die jetzt was auf sich halten wird, wird natürlich sich versuchen, vollkommen unabhängig von den USA zu machen. Und ich hoffe deswegen auch, dass Huawei trotzdem sein eigenes OS auf den Markt bringen wird. Das eben vielleicht als Wahl-OS anbietet, dass die Leute entscheiden können. Dann bin ich sofort bei Huawei OS. Ja. Aber es ist trotzdem gut, diese Nachricht. Somit ist keine Gefahr mehr, dass hier möglicherweise der Android-Support verschwindet. Erstmal, also für die alten Geräte. Das wurde ja auch schon garantiert. Man hat ja eine Garantie gegeben, wie ich letzte Woche schon berichtet habe. Also war das eigentlich sowieso schon da. Aber jetzt durch diese Aussage, dass Firmen durchaus Handel weiter treiben können mit Huawei, ist das natürlich nochmal untermauert worden. Von daher, ja, es wird neue Handys geben, es wird neue Prozessoren geben von Kirin und es wird Android Q geben für sehr viele. Auch das wurde angekündigt, komme ich später nochmal dazu. Wunderbar, alles ganz toll. Das heißt, wir können ganz beruhigt sein. Huawei Go, USA No, so wie ich das immer schon gesagt habe. Yay. Huawei's A-Compiler macht Android derweil 60% schneller. So sieht's aus. Also falls mal ein eigenes Huawei OS rauskommt, dann wird es auch deutlich schneller sein als das reguläre Android. Ja. Das hat Huawei jetzt sogar bei Apps schon demonstriert, wie das funktioniert und hat dann eben insgesamt bis zu 60% Geschwindigkeitszuwächse bei Apps, die da laufen, erreicht. Und möglich macht es eben dieser Arc-Compiler, der von Huawei genutzt wird. Möglicherweise kommt da auch dieser Begriff Arc OS her, das wohl auch geschützt wurde bereits. Ja, keine Ahnung, es gibt ja hier verschiedene Namen, Hongmeng in China. Außerhalb von China ist man noch nicht sicher, da höre ich Widersprüchliches, aber Arc OS ist auf jeden Fall schon geschützt worden durch Huawei, so viel ist klar. Und wie gesagt, es bleibt da natürlich auch sehr, sehr viel Spielraum noch zum Ausbessern, wenn man eben seine Compiler auf High-End-Geräte optimiert und nicht auslegt auf Geräte, die immer noch mit 4 GB Speicher rumhantieren. Ja. Und so viel nur in Richtung Google. Google würde 700 bis 800 Millionen Nutzer verlieren, wenn Huawei OS kommt. Das hat jetzt Gizmo China hier auf oder von Ren Zhengfei erfahren, der Chef von Huawei. Und diese Zahl ist noch meiner Meinung nach vorsichtig geschätzt. Ich hätte damit mehr gerechnet sogar. Aber klar ist, dass ein riesiger Anteil an Android von Huawei kommt. Wenn jetzt dieser Android-Anteil wegbrechen würde, würde das einen herben Schlag für den Marktanteil von Huawei-Geräten, von Android-Geräten mit sich bringen. Und möglicherweise würde da, also auf jeden Fall, ja klar, wird Samsung natürlich da die Nummer 1 bleiben und wird aber tatsächlich das iPhone, also Apple, da sehr schnell und stark aufschließen lassen zu Samsung, ja, weil die dann auf einen Schlag eben im Prinzip mehr Marktanteile haben, ja. Weil, wie gesagt, das sind etwa 21% Marktanteil, das momentan Huawei hat. Wenn der wegbricht, könnt ihr euch vorstellen, ne, wie sich das dann auswirken würde auf die anderen Geräte. Also man kann es sich ausmalen. Von daher, wie gesagt, 700 bis 800 Millionen Nutzer ist noch ziemlich vorsichtig geschätzt, meiner Meinung nach. Ja, was ich immer predige, ging letzte Woche auch durch die Tech-Presse. Ja, wer will, kann hier mal den Link verfolgen im Standard, wieso man sein Smartphone regelmäßig neu starten sollte. Ja, das sind so viele Fakten, ja, oder Sachen, die ausschlaggebend sind. Ich habe immer wieder gesagt, Leute, wenn ihr ein Smartphone habt, das permanent abstürzt, ausschalten, anschalten, am besten jede Nacht ausschalten, ja, und dann habt ihr immer ein perfektes Smartphone, ja, weil die Dienste im Hintergrund, die laufen an, manche Tasks werden nicht richtig beendet, die verseuchen das System, die Garbage Collection ist auch irgendwann am Ende und der Speicher ist fragmentiert ohne Ende. Beim Reboot wird alles neu gesetzt, keine Fragmentierung des Speichers mehr, zumindest des Hauptspeichers mehr. Und dann könnt ihr wieder durchstarten. Und das ist wie eine Erleichterung teilweise. Von daher, ne, der Spruch, der alte von der IT-Crowd, ne, ist immer noch angebracht, haben Sie es mal mit Ein- und Ausschalten probiert. Das Wichtigste bis heute noch, Ein- und Ausschalten, hilft gegen viele Probleme. außerdem soll, und das ist mir auch neu gewesen, denn die Lebensdauer von Akkus erhöht werden dadurch. Ja? Wieso das genau sein soll, kann ich nicht genau beurteilen. Ich kann mir aber vorstellen, das habe ich nämlich auch schon beobachtet, dass manchmal die Anzeige der Akkukapazität nach längerer Zeit des Betriebs nicht mehr stimmt. Wenn diese quasi dieser Zähler, dieser Test, diese Anzeige, diese Werte genutzt werden von dem Gerät, um elektronisch den Ladevorgang zu regulieren, dann kann es passieren, dass ein Akku überladen wird und bei Lithium-Ionen-Akkus noch schlimmer, dass er tiefenentladen wird. Ja, weil das Gerät zum Beispiel noch 5% anzeigt, bleibt weiter lustig aktiv, ja, so lange bis es komplett ausgeht. So, und dann müsst ihr es gleich ransetzen. Wenn das aber dann unterwegs passiert und ihr vielleicht noch 5-6 Stunden braucht, bis ihr in der nächsten Ladestation seid, ja, dann kann das unter bestimmten Umständen euer Akku ganz schön ruinieren. Ist mir bereits schon bei einem Smartphone passiert, ja, beim Nexus 4. Abgestürzt, ich habe es nicht gemerkt. Akku ist leer gezogen worden. Als ich es abends rangesetzt habe, habe ich es eben nicht gemerkt. Ja. Als ich es abends an die Ladestation gemacht habe, habe ich gemerkt, ups, wieso ist es auf einmal so schnell geladen? So, und seit diesem Zeitpunkt hat das Gerät statt 8 Stunden nur noch 1,5 Stunden gehalten. Akku kaputt. Typisch, ist mir schon bei Lithium-Ionen-Akkus des Öfteren passiert. Ja. Genau wie bei Akkuzellen auch. Das ist das A und O. Niemals tiefenentladen lassen. Ja. Von daher kann ich auch nie verstehen, dass die Leute sagen, man soll den Akku nie voll werden lassen. Auch das halte ich für zumindest mal fragwürdig. Ja, der Akku wird nicht so stark belastet, aber wichtiger beim Lithium-Ionen-Akku ist, dass er eben nicht tiefenentladen wird. Und man sollte auch trotzdem den Akku auch mal ab und zu leeren. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist, aber schaden kann es auf jeden Fall auch nicht. Das mag zwar noch ein Überbleibsel sein von den Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, die man gesagt hat, also hin und wieder mal entladen, bevor man sie neu auflädt. Ja, das ist ganz wichtig. Ich weiß nicht, wie oft ich den Spruch schon zu Leuten gesagt habe. Ja? Ihr wollt euren Akku lange halten, haben, ja, immer leer werden lassen und erst laden, wenn der Akku leer ist. Und das gilt bei Lithium-Ionen und vor allem bei Lithium-Polymer-Akkus nicht mehr. Aber schaden kann es durchaus nicht, weil dadurch gibt es auch eine Rekalibrierung. Das heißt, wenn ihr den Akku leer werden lässt, aber kontrolliert, ja, und dann gleich wieder an die Ladestation anschließt, ja, wenn er leer ist, dann kalibriert quasi die Elektronik im Smartphone bei bestimmten Umständen, nicht immer, aber das kommt bei einigen Geräten eben vor, je nachdem, was für eine Ladeelektronik benutzt wird, eben hier der neue Nullpunkt, ja, und lädt dann durch, bis wieder 100% auf ist. Das ist ungefähr die Erklärung, warum man das als ab und zu mal machen sollte und vor allem, weil, dass man einmal auch das Gerät ausschalten soll, denn die Geräte müssen sich auch mal kalibrieren, die müssen auch sich zurücksetzen, die müssen den Speicher defragmentieren, das alles geht eben nicht. Ja, und bei Linux beispielsweise gibt es da jede Menge Tools und so, dass man ja nie den heiligen Schwur brechen muss, das Linux-System niemals herunterzufahren, ja, als ob es irgendwie eine Belohnung gibt für besonders viel Uptime oder sowas, ne, diese Dienste, die gibt es nicht auf den Smartphones, auf Android, deswegen ist es am besten, wenn man das einfach neu startet, fertig. Und auch bei den Linux-Systemen habe ich immer wieder gemerkt, wenn irgendwas mal nicht wirklich so klappt, wie es sollte, tja, neu starten und dann geht's schon. Was ich also immer gepredigt habe, Bill Gates hat's eingestanden. Smartphone hat er unterschätzt, und das wäre sein größter Fehler gewesen. Ach was. Es ist schon ziemlich heftig, wie ein so riesiges Unternehmen quasi den Markt weggegeben hat, sozusagen. Ja. Die hätten einfach mehr Power investieren müssen. Aber na, wenn man so ein großes etabliertes System hat, ist es eben schwierig zu erkennen, dass auf einmal alles anders sein soll und dort dann seine gesamte Kraft und Energie reinzustecken, wenn man doch eh ein Knebelsystem für Firmen hat. Ich meine, noch immer profitierend Microsoft ja von diesen Knebelsystemen. Ja, die Firmen haben nach wie vor viel Windows im Einsatz und die Gamer sind natürlich auch davon nicht unberührt. Aber im Mobilmarkt hat Microsoft nichts mehr zu sagen und dass das momentan der wichtigste Markt ist, dürfte klar sein. Ja? Und von daher kann ich natürlich die Aussage verstehen, ja? Wenn er hier sagt, dass er das eben bereut, dass das sein schlimmster Fehler war. Ja? Also da hätte man mehr investieren müssen. Ja, ich bin durchaus der Meinung, dass wenn Microsoft das auch vor allem früher gemacht hätte, zum Beispiel mit seinem Windows Mobile System, ja, dass die da durchaus weiter rangekommen wären, ja, an Google und an Apple und somit, ja, wäre das schon eine gute Sache für Microsoft gewesen. Aber so ist es nun mal. Ja. Manchmal verpasst man eben den Einstieg und dann wird es umso schwerer. Und wenn man dann etwas halbherzig macht, ja, mein Windows Phone hätte durchaus trotzdem noch erfolgreich sein können. Microsoft ist keine kleine Klitsche. Ja. Die hätten hier halt sehr viel investieren müssen, unglaubliche Kampagnen fahren, dabei aber nicht das, was sie gemacht haben, nämlich Diffamierungskampagnen gegen Android. Das war schlecht, das war blöde, ja, sondern Kampagnen für das eigene OS, ja, und zwar massiv. Da reicht nicht, wenn man eine Milliarde reinpumpt und denkt, das wird jetzt schon erfolgreich, weil da Microsoft draufsteht. Nein, nein, da muss man einen größeren Einsatz bringen. Die ganze Firma muss der Einsatz sein. Und dann hätten die sicherlich die Position von diesem System behaupten können. Aber das ist jetzt Geschichte. Und das weiß auch Bill Gates. Harry Potter, Wizards Unite, in 130 Ländern gestartet, ja, aber eher verhalten. Ich finde es ja nicht schlecht, aber ich glaube, genau das, was ich befürchtet habe, ist eingetreten. Ich habe es auch schon an vielen Stellen gelesen. Es ist den Leuten zu kompliziert. Viele haben ja bei Pokémon Go gesagt, was ist denn das schon? Da läuft man rum, dann fängt man ein paar Pokémon und das ist alles. Das ist doch viel zu simpel, das ist so ein Dumm-Game. Ja? Ja, Leute, aber das ist ein Smartphone-Game. Und die Leute machen das ja nebenbei. Das sind keine Hardcore-Zocker, die solche Games spielen. Ja? Und für die ist das zu aufwendig, zu zeitaufwendig. Ich selbst habe sogar Leute, die spielen gerne Pokémon Go, ja, aber lehnen dieses Harry Potter ab, weil das eben zu viel Zeit verbraucht. Ja. Und es ist ja klar, ich meine, Leute, wenn ihr zum Beispiel noch nie ein MMORPG gespielt habt, ja, und dann müsst ihr auf einmal habt ihr so einen Skillbaum, wo ihr mit Punkten aufwerten müsst, Pflanzen züchten, Samen sammeln, Wasser sammeln, Energie sammeln, Zauber erlernen. Also, wisst ihr, das ist ein echtes MMORPG. Da braucht man Zeit, da muss man Zeit investieren. Das ist nichts, was man so in der Mittagspause mal schnell machen kann. Ja? Und dann vergessen kann bis zur nächsten Mittagspause. Und genau das ist das Problem. Ja? Pokémon Go hatte genau die richtige Mischung. Ja? Hat genau die richtige Mischung. Übrigens, Pokémon Go ist jetzt 3 Jahre alt geworden. Ja, fantastisch. Und das hat genau die richtige Mischung. Es war nicht zu simpel, aber auch nicht zu kompliziert. Man hat die Möglichkeit, hunderte von Pokémons in wiederum verschiedenen Formen zu sammeln, zu fangen, zu tauschen, ja, und so weiter und so weiter. Und das ist ja schon gut genug. Also das ist schon wirklich hart an der Grenze von dem, was Leute überhaupt noch investieren an Zeit in ein Game. Ja. Aber eben offenbar ist es bei Wizards Unite ein klein wenig zu viel Zeit. Mal sehen, wie Niantic darauf reagiert, ob vielleicht einige Sachen mittelfristig dann doch wieder einfacher gemacht werden. Ehrlich gesagt, ich würde mir es wünschen, weil ich habe das auch bei mir gemerkt, das braucht richtig Zeit und vor allem der Anfang ist dermaßen verwirrend, selbst für einen MMORPG-Spieler, die Ausdrucksweisen von diesen Sachen, also das ist schon heftig und ja, also da müsste man vielleicht nochmal nacharbeiten und vielleicht einfach auf ein paar Sachen verzichten, ja, und die wie heißen die nochmal, die Festungen, da muss unbedingt was gemacht werden, weil im Prinzip, also so ganz dahinter gestiegen, was man dort eigentlich machen soll, weiß ich auch nicht. Also man kann dort gegen virtuelle Gegner kämpfen, ja, und dann hat man dann geht es also weiter, so Levels, ja, sagen wir mal, ich bin jetzt bei einer Festung, bin ich auf Level 4, ja, und weiter, was soll das heißen, es gibt da sehr, sehr viele Levels und die werden immer stärker und immer stärker. Also irgendwann kann man die dann auch nicht mehr alleine schaffen. Aber was bringt's? ich habe da jetzt keinen wirklichen Sinn darin entdeckt. Ja, man kriegt Items, aber die kriegt man auch mal anders. Es ist alles sehr, sehr komisch. Und also, ich weiß nicht. Da ist auf jeden Fall eine bessere Erklärung, ein besserer Einstieg, ein besseres Tutorial oder ähnliches wäre dann notwendig. Ja. Nun gut, so, soviel zu Harry Potter. Habe ich hier das. Nanu, habe ich das vergessen, in der Wochensicht zu erwähnen? Ich glaube, ich habe es vergessen, in der Wochensicht zu erwähnen. Pokémon Go ist 3 Jahre alt geworden. Da gibt es jetzt auch jede Menge Sachen dafür. Ja, also so Specials im Moment. Und Pokémon Go erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, irre. Und ich hätte es auch am Anfang nicht so gedacht, dass es so mega groß wird und sich über so lange Zeit hält. Dass es einschlägt, war schon klar, weil dafür hat allein schon Pokémon gesorgt. Zum richtigen Zeitpunkt kam das. Die Pokémon-Fans von früher sind jetzt erwachsen, haben ihren Smartphone und jetzt kommt neues Pokémon und ich sag euch, wer Pokémon geliebt hat, der liebt es immer noch. Pokémon ist Pokémon ist Pokémon. Cool. Und wie viele neue Pokémon-Fans dieses Game jetzt schon gebracht hat, ist phänomenal. Und ich bin positiv überrascht. Sony Xperia 1 wird mit dem Sony WH-1000 XM3 Kopfhörer verkauft. Der beste Kopfhörer mit dem schlimmsten Namen von Sony. Ja, irre. Das ist aber auch das einzige Argument für das Smartphone, dass dieser Kopfhörer dabei ist. Der kostet nämlich relativ viel, das Teil. Ist ein High-End-Kopfhörer. Ja, normalerweise kostet das Teil $350. Ja, jetzt kommt es in einem Bundle raus für $950. Heißt also, dass ihr das Smartphone für $600 effektiv kriegt. Ja. Dafür kriegt ihr aber allerdings auch nur eine 12 Megapixel Kameras, Snapdragon 855, was dann noch einigermaßen gut ist, dann nur 6 GB RAM, erweiterbarer Speicher und Dolby Atmos Audio, wunderbar. Also 6 GB würde ich mir heute kein High-End-Gerät mehr kaufen, definitiv nicht. Ich weiß auch nicht, was Sony für ein Problem hat. Offenbar, ja, es ist schwierig auszudrücken, das ist so ein Premium Low-Gerät. Was ist das? Das ist so ein Ausdruck. Ich habe mir das gerade eben ausgedacht, ja, muss ich zugeben. Also ein Premium-Gerät, weil es von Sony ist, weil Sony hat immer noch die Vorstellung, dass alles, wo Sony draufklebt, bei den Menschen absolut super Premium ist. Hallo? McFly, aufwachen, McFly. Ja. Dann denken die, naja, wir brauchen ja aber auch hier nicht die Mods-Ausstattung, wie jetzt zum Beispiel Samsung oder Honor oder Huawei, ich meine Honor, ne? Mir sind Premium, also 6 GB reicht es dann. Das erinnert mich so an Daimler-Benz und den Smart. Ja, also Premium, Premium, Premium. Ja. Ist trotzdem nur ein kleines Auto. Premium. Aber ein kleines Auto, weil Premium, weil, ne? Mercedes, Daimler, ne? Boah, Benz, ne? Premium. Tja, hat nichts gebracht. Und, muss ich sagen, ja, ist auch schlecht, ne? Also Premium tut sich halt sagen, bei den Smartphones nicht über den Namen, sondern über die Ausstattung. Materialisieren und da muss Sony vielleicht noch ein bisschen was tun. Auch wenn sie einen super Premium-Kopfhörer dazu liefern, denn das ist wirklich ein Hammerteil. Ja. Ich habe ja den Vorgänger davon. Ich kann euch sagen, also das ist mit LDAC oder über das beigefügte Klinkensteckerkabel, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das absolut High-End. Fast schon, möchte ich schon fast sagen, in Perfektion. Wenn ihr euch da mal richtig super kodierte Flag-Format von vorne bis hinten Flag-Format, ja, könnt ihr euch mal so Probestücke herunterladen und es dann über LDAC an den Kopfhörer weiterleiten lassen oder eben sogar über Klinkenstecker, dann braucht ihr allerdings ein Top-Smartphone mit super genialem Audioausgang. Das dürften dann die Sony sein, ja. Und hört euch das an. Das ist absolut genial. Das haut euch um. Tja, umhauen tut's auch die Leute, wenn sie ein Android-TV mit einem Alexa-Gerät steuern können. Genau, hoffentlich ist jetzt bei euch nichts alles angegangen hier. Nämlich das Sony Android-TV hat jetzt ein Amazon Echo quasi integriert und kann damit auch die Android-TV-Funktion steuern. Fantastisch. Und natürlich auch alle Geräte, die verbunden sind mit den Echos und so, falls ihr schon einen Echo-Account habt. Das ist das Schöne, ja. Immer wieder, und ich muss sagen, also die Einrichtung von den Amazon Echos ist einfach fantastisch. Es hat mal wieder alles funktioniert, Leute. Ich habe noch nie so schnell ein Smart-Home-Gerät übrigens eingerichtet. Habe ich vorhin vergessen, ganz zu sagen, bei einem Thema, ja. Die Einrichtung hat nur wenige Minuten gedauert und alles hat funktioniert. Super. Play Store hat ein kleines Nachmachproblem. Es tauchen momentan so viele Apps auf, die einfach nur Kopien von anderen Apps sind, mit leicht anderem Namen und ganz, ganz wenigen Änderungen im Aussehen, manchmal noch nicht mal das. Also hier werden APKs einfach minimal verändert und dann neu aufgeladen, manchmal auch gegen Geld, obwohl das eine freie App ist, manchmal auch mit sehr dubioser Werbedinger drin, ja, so gibt es ja verschiedene Werbeanbieter und manche sind da nicht so gern gesehen. Also da hat der Play Store schon ein Problem und Google müsste da vielleicht auch mal gucken, ja, dass sie da selbst was unternehmen. Mir ein Rätsel, warum die Entwickler nichts dagegen unternehmen. Wobei, naja, wenn ich so Sachen sehe wie zum Beispiel den Voice Recorder Pro, gut, der Name, den gibt es jetzt für verschiedene, aber es gibt so eine App, das ist mir aufgefallen, ich habe mittlerweile 6 Versionen entdeckt von dieser App. Einige ist kostenlos, andere kosten was, bei anderen ist unglaubliche Werbung drin. Und das ist alles haargenau die gleiche App. Unter anderen Namen. Und klein wenig andere Farbe. Das war's. Aber alle von anderen Herstellern und eben in ihrem eigenen Geschäftsmodell. Das ist schon sehr dubios, muss ich sagen. Und ist nicht sehr vertrauenserweckend, ja. Google lässt euch jetzt den Standortverlauf automatisch löschen. Ja, ihr habt ja so verschiedene Funktionen, wo ihr euren Standortverlauf speichern könnt, die Timeline beispielsweise, ja. Das kann man jetzt so einstellen, dass es automatisch immer wieder gelöscht wird. Ich warne aber auch vor der Funktion. Das ist auf eigene Gefahr. Ich würde es nicht mehr machen. Ich habe mal früher habe ich so einen kurzen Anfall bekommen, ja, von Andy Google, ja, und habe dann beschlossen, ich lösche meine ganzen Daten. Das war der schlimmste Fehler, den ich gemacht habe, seit es das Internet existiert. Mir ist so viel verloren gegangen. Noch heute habe ich oftmals Sachen, wo ich gerne nachgucken würde und es nicht funktioniert, weil ich beispielsweise damals auch meine Mails gelöscht habe. Ja, die sind zwar in Archiven, aber die kann man nicht einfach so durchsuchen. Oder Standortverläufe, wo ich war, in Urlaub und die Bilder, die ich dazu gemacht habe. Alles verloren, alles weg. Also ich werde auf jeden Fall nie mehr meinen Standortverlauf löschen und hoffe, dass ich sicher sein kann, dass Google diesen Standortverlauf bis in alle Ewigkeit speichert, sodass ich auch da rankommen kann und immer wieder coole Momente alles zusammen an einem Ort sehen kann, ja, sozusagen eine Zentrale wie ein Live-Blog, mit dem ich keine Arbeit habe. Das ist cool, deswegen, ja, ihr könnt es einstellen, dass automatisch gelöscht wird, seid euch aber auch bewusst, dass ihr dann eure schönsten Momente nicht mehr so einfach nachverfolgen könnt. Die Gmail-API macht SwiftKey unbrauchbar. Andere Apps sind auch davon betroffen. muss sagen, ich bin etwas verwirrt. Es gibt neue API-Richtlinien, die Google veröffentlicht hat, und die setzen die jetzt rigoros durch. Davon betroffen sind zum Beispiel Apps wie SMS Backup Plus, Nine und SwiftKey. Ja, damit ist es nicht mehr möglich für diese Programme innerhalb von oder mit Gmail zu arbeiten. Die Hintergründe sind eben diese API, die jetzt eben durchgesetzt wird. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Es ist mir schon klar, dass es hier um die Sicherheit der Nutzer geht. Allerdings, wenn man jetzt eine API hat und dann wird hier gesagt, ihr dürft die API aber nur nutzen, und genau das macht hier Google, nur nutzen für diesen 4 Punkte. Ja, sind es. Und nur für diese 4 Punkte darf die API genutzt werden. Für alles andere darf die API nicht genutzt werden. So. Und jetzt gehen die gegen alle anderen Programme vor, die diese API anderweitig nutzen. Obwohl die dann doch teilweise richtig vernünftige und gute Funktionen bietet für die Nutzer. Ja, manche mögen da auch Schindluder treiben mit dieser Möglichkeit der API-Abfrage. Aber auf der anderen Seite wird es jetzt wieder viele Programme geben, die wirklich Nutzen gebracht haben für die Leute, die jetzt nicht mehr funktionieren werden, die Google früher oder später sperren wird. Ja, deswegen. Und das ist auch, lässt auch so einen bitteren Nachgeschmack auf der Zunge zurück. Tetris Royale wollte ich ganz kurz sagen. Tetris Royale wird sehr interessant werden. Ein Multiplayer-Tetris, ja, mit dem man 100 Leute gleichzeitig im Kampf hat dagegen. Das gibt es auf der Nintendo Switch auch. Da fand ich das faszinierend. Ich habe so ein Video gesehen, ja, übrigens mit der Gamerin, Virtual Gamer Kisuna Ai. Und da war ich richtig fasziniert, wie genial Tetris sein kann, auch noch in unserer Zeit, ja, Wahnsinn. Und dieses Tetris Royale wird jetzt auch demnächst auf Android kommen. Da bin ich wirklich gespannt darauf, und mein Bankkonto ist schon wieder bereit für Tetris, auch wenn ich nicht glaube, dass es besonders teuer wird. 10 Jahre Samsung Smartphones, großes Jubiläum, eigentlich hätte ich mehr Platz sollen hier geben, aber ich sehe schon wieder, dass die Stunde voll ist und ich bin noch nicht mal bei der Community. Deswegen nur kurz erwähnt, 10 Jahre Samsung Smartphones, vor etwa 10 Jahren hat Samsung das erste Smartphone von ihnen selbst rausgebracht. Am 29. Juni 2009 war es soweit. Das GTI 7500 kam raus mit 3,2 Zoll Display, 320x480, aber immerhin schon AMOLED, Sensation, 528 MHz, Single-Core CPU, 128 MB RAM, 8 GB Storage, nicht Hauptspeicher, Storage, 5 Megapixel Kamera, ja, und HSDPA-Support. Ja, 3,5 mm Klinkenstecker-Anschluss war auch da. Ja. Und das war wichtig 2009, denn damals waren die 2,5 Zoll-Stecker weit verbreitet. Zumindest bei den Smartphones, aber eben nicht bei den Kopfhörern. Von daher brauchte man immer so einen blöden Adapter dafür. Ja. So ist es. Cupcake 1.5 lief da drauf, auf diesem ersten Galaxy. Das allererste Galaxy. Ja, so sieht's aus. Und seitdem hat sich schon einiges getan. Also trotz allen, sag ich mal, Widrigkeiten und Sachen, die mir an Samsung nicht gefallen, ist es schon respektabel. Das muss man schon sagen, was die geschafft haben seit diesen 10 Jahren, in diesen 10 Jahren mit den Samsung, mit diesen Android-Geräten. Da muss man auch schon mal den Hut ziehen und sie so eine Leistung anerkennen, auch wenn es eben nicht für jeden ist, dieses Samsung-Smartphones. Chat over IMAP, Koi, gewinnt an Fahrt. Ja. Das gefällt mir jetzt endlich mal wieder ein Artikel in der Mainstream-Presse, wenn man heiß online dazu rechnen kann. Ja. Denn ich finde es eine super gute Idee, den Mail-Server quasi als Chat-System zu benutzen. Das hat einen Vorteil, dass denn jeder bereits hat, dass wenn jemand keinen Chat-Client installiert hat, der diese Nachrichten immerhin noch als Mail kriegen kann, dass jemand Mails als Chatnachrichten kriegen kann. Ja? Und ich frage mich, warum das nicht schon seit Ewigkeiten gibt. Also ich bezweifle, dass die Idee so neu ist. Die hatte schon ziemlich lange. Und es gab ja auch mal zumindest mal die Tendenz dorthin, dass es E-Mail-Clients gibt, die aussahen wie Chat-Clients, und das ist eigentlich auch alles. Hier wird zwar ein bisschen mehr noch im Hintergrund gemacht, weil heutzutage will man ja auch Multimedia-Inhalte und so weiter mit den Messengern verarbeiten können, von daher wird da jetzt schon ein bisschen mehr gemacht. Aber ich bin sehr froh, dass das nicht in Vergessenheit geraten ist, dieses Chat over IMAP, und hoffe, dass es bald hier propagiert wird und ja, dass da entsprechend das nach außen getragen wird. Wenn es nicht klappt, dann gibt es eigentlich nur einen Grund dafür, weil man gedacht hat, das ist so gut, wir brauchen nichts zu machen, wie leider so oft in der Open Source Community. Selbstgefälligkeiten kann der Markt eben so nicht gebrauchen, und für jemanden, der dem Open Source vollkommen am Hintern vorbeigeht, für den ist es nicht nachvollziehbar, warum man jetzt Chat over IMAP nutzen soll, statt WhatsApp. Ja, und das müssen die eben auch rüberbringen können, warum Chat over IMAP besser ist als jedes andere Chat-System. Ja, vielleicht mal den Leuten sagen, dass sie dann auch wirklich jeden Hinz und Kunst damit erreichen können. Das hilft. Gut, die Community, da gab es auch jede Menge. Ich habe kaum noch Zeit. Es tut mir wirklich leid, ich muss wieder hier voll kürzen. Aber es wurde was gepostet. Moment mal. Zunächst mal war das Scripted, ein Tasker-Ersatz. Ja, ein Tasker-Ersatz. Ich finde den Ansatz ja gut, Scripted. Ja? Ich habe hier auch einen Link noch zum Artikel. Finde ich gut. Ja, leider muss ich sagen, ich habe noch keine richtige Anwendungsmöglichkeit dafür entdeckt. Ja? Also die meisten Sachen, die da heutzutage im normalen Markt verfügbar sind, die haben bereits Zugang zu Amazon Echo oder Google Home. Die brauchen eigentlich dieses Scripted nicht. Und der Entwickler von diesem System hat sie auch deswegen gemacht, weil er ein paar Geräte hat, die eben nicht so zu steuern war, wie er sich das gerne vorgestellt hat. Aber jetzt weiß ich nicht genau, inwiefern das dann mit Tasker beispielsweise hier mithalten soll. Zumal das alles noch relativ rudimentär ist und Tasker doch sehr viele Möglichkeiten bietet. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist es eine Open and Free Alternative zu eben Tasker, und das ist ja generell auch nicht schlecht. Jetzt muss ich mal gucken, wer hat mir das geschickt hier zuerst? Wer war der Erste? Der Chris war der Erste, der mir das geschickt hat. Ebenfalls mit dem Raspberry Pi 4. Der wurde aber schon in der Rios-Wochensicht behandelt. So. Dann war hier einiges auch an Harry Potter Wizards Unite. Ich habe ja schon mal da losgelegt. Übrigens, wenn ihr den Freundescode haben wollt, in der Line-Community, da findet ihr den Freundescode. Wenn nicht, dann tue ich den gerne nochmal posten. Ja. Dann war auch wieder die Meldung noch reingekommen, dass auch hier wieder Your Way beliefert werden darf. Und es gab noch eine Sache, die möchte ich noch ansprechen, und zwar der Andi hat geschrieben mit sogenannt KISS und multifunktional, ja, WeChat und LineOS, das iTunes, der Messenger. Ich habe es ja lieber nach dem KISS-Prinzip. Das heißt, keep it simple, stupid. Ja. Aber die Sache ist halt eben, dass das für den Massenmarkt offenbar nicht tauglich ist. Google hat das auch mal probiert und hat dafür ja sehr viel Schelte bekommen, ja, weil jeder Dienst ein einzelnes Programm wäre. Nein, die Leute wollen kein einzelnes Programm für SMS, für Chats, für das, für dies und jenes, ja, sondern die wollen alles in einem haben, ja. Und die eierlegende Wollmilchsau ist eben gar nicht so unbeliebt, wie man vielleicht denkt. Ich bin zwar eigentlich auch eher so diesem Linux-Ansatz entgegenzubringen, ja. Das Linux-Prinzip ist ja, ne, wir machen alles in einzelne Mini-Apps, ja, dann brauchen wir nicht in jeder App, die irgendeine Funktion ausführt, das alles nochmal zu implementieren, weil wir haben dann dieses andere Programm dafür und das rufen wir einfach auf. Ja, fertig. Aber dennoch ist es eben nicht das, was der Endbenutzer spüren darf. Ja, das heißt, dann will der immer noch ein Programm haben, mit dem er alles machen kann, ohne dass der merkt, dass da verschiedene Teile genutzt werden. Ja, das ist das Problem. Ja, also von daher finde ich das eigentlich strategisch richtig von diesen Firmen und der Erfolg von diesen Apps, WeChat und LineOS zeigt ja auch, oder LineOS, gut, das zeigt ja auch, dass die gar nicht so verkehrt handeln, ja. Und zu dem Thema habe ich hier, also bin ich dem Link gefolgt, wegen was anderem und zwar ursprünglich, Moment mal, da muss ich gucken, hat der Chris ja gepostet, einen Artikel von The Verge, dass Line jetzt Social Credit Scores einführt für Benutzer in Japan, Opt-in natürlich, ja, also freiwillig. Sowas wie eine freiwillige Auskunft, ähnlich wie Schufa, wo man dann den Firmen quasi mit der Line-Score belegen kann, dass man vertrauenswürdig ist. Ja, ganz interessant. Bei uns rollen sich den Leuten die Fußnägel auf, wenn sie davon hören. Dabei die Schufa noch wesentlich schlimmer, ja. Und vor allem nicht so transparent, ja. Aber schade, dass dieser Verge-Artikel sich in der Schlagzeile darauf hier reduziert und hier die anderen Sachen ganz vergisst, zum Beispiel Line Duet, ja. Das ist ein Gegenstück zu Googles Duplex Voice Chatbot. Also das heißt, Line bietet Google Duplex sozusagen an für Line. Wahnsinn. Natürlich sehe ich hier, dass die Dienste wohl, die meisten Dienste, die jetzt angekündigt wurden auf dieser Line-Konferenz 2019, ja, so wichtig ist denen, die haben sogar Conferences, dass die eben hauptsächlich nur in Japan rauskommen. Aber vielleicht kriegen wir in Europa doch das ein oder andere noch davon ab. Mal sehen. Also Line Duet bestimmt erstmal nicht. Das ist hauptsächlich für den japanischen Markt gedacht, ja. Funktioniert natürlich auch in Japanisch. Das heißt aber auch hier mit Line kann man sich dann quasi Sachen bestellen lassen, Termine machen lassen, Sachen buchen, ja, und. Und das ist eine fantastische Geschichte. Dann gibt's Line Mini Apps, ja, das sind, sowas wie Web-Apps bei Google, die sich also installieren, ohne dass der Benutzer noch weiter was dazufügen muss, allerdings nur auf so Webbasis, die integrieren sich sozusagen. Auch das ist interessant, dass Line sowas macht. Irre. Line Music gibt es schon länger in Japan. 11 Millionen aktive Nutzer hat Line Music in Japan. Gibt's ja, diesen Dienst gibt's nicht außerhalb Japans, von daher sind 11 Millionen schon ziemlich heftig, ja. Genial. Also, da hören die Jugendlichen wohl nur mit Line-Musik, ja, das ist der Hammer. Aber jetzt gibt's sogar noch ein Freemium-Modell, wird jetzt gestartet, OnePlay, ja. Und da gibt's also Zugriff auf 54 Millionen Tracks, ja, ohne Limit, ja, kostenfrei quasi. Und nur halt mit Werbung, ja, und man geht davon aus, dass eben noch mehr Leute diesen dieses Abo nehmen, um beispielsweise komplette Alben zu hören, Playlisten und so weiter, also da sind eingeschränkte Funktionen natürlich klar. Außerdem werden Musikvideos zu Line Music hinzugefügt, unfassbar, Leute, das ist der richtige Hammer, ja. Außerdem wird, und da hoffe ich, dass das nach Europa kommt, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht nach Europa kommen soll, bitte, ja, bitte Line, hört es jemand von Line hier, bitte, bringt Line Stickers Premium nach Europa, ja, denn was man da machen kann, ist faszinierend, ihr kennt diese Pauschalangebote ja schon, ne? Es gibt auf Line 300, also Stickers im Wert von 380 Millionen Yen. ja. Das sind 3,5 Millionen Dollar. So viel würde es kosten, wenn ihr alle Sticker kaufen würdet von diesem Markt. Müsstet ihr 3,5 Millionen Dollar ausgeben. Das ist auch der absolute Renner mit diesen Stickers. Und ich sehe auch jeden Tag Dutzende von Sticker-Packs, die ich gerne nutzen würde. Ja, aber jedes kostet da 2, 3 Euro. Ja, ist mir natürlich ein bisschen zu viel. Ja. Hier würde ich allerdings mitmachen. Ein monatliches Abo von 2,20 Dollar und damit hat man Zugang zu 3 Millionen Sets von Stickers vom Creators Market. Ist das eine faszinierende Geschichte oder nicht? Würde ich sofort machen und das würde auch meinen Chat-Partnern zugutekommen, dann könnte ich sie nämlich, weil die kann man ja sehen, auch ohne dass derjenige diese Sticker gekauft hat, da kann die sehen, ja, dann könnte ich die nämlich wunderbar mit den lustigsten Stickers bombardieren. Nee, ich brauche das unbedingt. Also, ich will unbedingt diesen Sticker, das Sticker-Abo haben. Wishen gibt es dann auch noch, ja, ein Content-Portal, ja. Ich ehrlich gesagt, naja, man kann mal wieder hier sagen, ja, die haben hier diese Pseudo-Kunstkeule geschwungen, ja. Aber dennoch soll da wirklich exklusiv Content gebracht werden, ja, verschiedener Art, die sagen hier, stop being bored, we need real creators, nicht einfach YouTuber, ja. Ein bisschen überheblich natürlich klingt das zuerst, aber okay, sie haben immerhin schon Designer Yuko Nakamura, Kundo Koyama verpflichtet. Zum Beispiel, letzterer war ein Scriptwriter von dem Film, der sogar einen Oscar gewonnen hat, Departures. Also nicht so, dass das komplett Pseudo-Künstler sind, also die haben schon was drauf. Line Search, eine lineweite Suche, was natürlich Sinn macht für die vielen, vielen, vielen, vielen Japaner, die Line als ihre zentrale Anlaufstelle fürs Internet nutzen. Ja, also das, was bei vielen Facebook ist, ist Line in Japan. Und die haben jetzt eine richtige integrierte Suchmaschine. Dann gibt es noch Pokeo. Das ist ein Food Delivery Service. Die haben auch noch Line Delima. Auch das ist ein Food Delivery Service. Ja. Aber bei Pokeo kann man aus umgebenden Restaurants Bestellungen aufgeben. Ja. Und die dann aber auch selbst abholen, also quasi vorbestellen. Das alles geht mit dieser App. Also zusätzlich zu dem Lieferservice haben die eben auch noch ein Reservierungsservice bei Restaurants und so weiter. Ja, also Restaurants, also nicht wo man essen geht, sondern wo man sich das Essen abholen kann. Ja. So sieht's aus. Und das ist in Japan gar nicht so sinnlos, ja. Bei uns mag es das sein, dass man unter Umständen ein paar Kilometer zur nächsten Pizzeria fahren muss, ja. Also in Tokio beispielsweise, da gibt es solche Geschäfte und Restaurants, wo ihr dann bestellen könnt. Ja, eigentlich alle paar hundert Meter. Es ist faszinierend, wer da schon mal die Convenience Stores gesehen hat oder Berichte darüber geschaut hat, der weiß, dass manchmal an einer Ecke 3 oder 4 Convenience Stores sind. 100 Meter weiter ist wieder einer, 100 Meter weiter ist wieder einer, verschiedene Ketten und so weiter und so weiter. Also eigentlich brauchen die Japaner nur aus der Wohnung zu gehen, ein paar hundert Meter zu laufen und dann sind sie im Convenience Stores, können überleben, ohne dass sie jemals mit dem Auto oder mit der Bahn irgendwo zum Einkaufen fahren. Ja. Gar nicht so schlecht. Und die Preise sind übrigens auch nicht so übel. Bei uns kosten diese Geschäfte, diese kleinen, Unmengen, das sind ja sowieso nur für Hipster bei uns. Okay, Open Chat, ja. Was ist das? Also das ist ganz interessant, und zwar Open Chat, damit kann man, der Name ist eigentlich ein bisschen irreführend, finde ich. Man kann für verschiedene Gruppen verschiedene Profile anlegen. Das heißt, man kann quasi unerkannt sich bei Gruppen anmelden. Das ist gar nicht so schlecht, denn gerade wenn eben so eine App wie Line in der Bevölkerung, 93% der Bevölkerung, also Messenger-Nutzern, 93% der Messenger-Nutzern, 75% der gesamten Bevölkerung, Leute, der gesamten Bevölkerung hat Line. Ja. Da lassen sich natürlich auch Rückschlüsse drauf ziehen, ne? Wer ist in welcher Gruppe. Da erkennt man auch mal ein Profil, ah ja, der ist doch auch in der Gruppe und der ist doch auch in der Gruppe. Ne? Und um das eben vorzubeugen, dass da irgendwie, dass man da erkannt wird sozusagen, ist es eben jetzt möglich, verschiedene Profile für verschiedene Gruppen zu machen. Gar nicht schlecht. Während sich bei uns die Leute Gedanken machen, den Realnamen zu verbieten, wird in Japan der Datenschutz und die Privatsphäre richtig gefördert, indem man nämlich hier mit Line die Möglichkeit bietet, dass man sogar noch das Anonyme noch anonymer macht, dass man noch nicht mal mehr als anonymer Char verfolgt werden kann. Das ist doch cool. So, und dann auch noch zum Schluss Line Brain, das ist ein AI-Business, muss dafür nicht fehlen. Ne? Da sollen dann in Zukunft AI-Voice-Assistants gemacht werden, ja, und Chatbots, OCR, also digitale Texterkennung, und Speech-to-Text Technologien. So, jetzt aber, wow, ey, mal wieder total überzogen hier, was soll das? Jetzt habe ich hier auch noch mein Tab zugemacht und das brauche ich doch dringendst. Mann, verdammt. Warte mal, ich muss das hier gucken, wo ist das hier? Oh. Tja, gar nicht so leicht. Gut, gut, gut. Das muss ich nochmal tun. Das muss ich nochmal öffnen. Oder auch nicht. So, Moment. So, App der Woche ist Tesla versus Lovecraft. Mir blieb nichts anderes übrig. Ja, weil das Spiel eben so von der Idee her so gut war. Darauf aufmerksam gemacht hat mich der Chris, glaube ich, in der Community. Und ja, das Spiel ist sehr, sehr genial. Ihr könnt es euch schon vorstellen, wenn ihr die beiden kennt. Nikola Tesla. Nein, hat nichts mit dem Auto Tesla zu tun. Und H.P. Lovecraft. Ja. Da ich Fans von beiden bin, ja, die Lovecraft-Literatur, die Grusel-Literatur mag, ja, und natürlich auch ein Verfechter von der, oder von also, nein, kein Verfechter, sondern ein Advokat gegen die Verunglimpfung von Nikola Tesla, nämlich der hat die Glühbirne erfunden, nicht Edison, ja, so, und er hat noch viel, viel mehr erfunden, faszinierende Apparate, leider wurde er in seiner Zeit oft verkannt, er hat aber unglaublich große wissenschaftliche Beiträge geleistet zu dem Thema Elektrizität. Ich glaube, ohne ihn hätten wir auch gar keinen Funk, wenn man so will. Ja, jetzt diese beiden. Wie kriegt man diese beiden denn auf einen Hut? Klar, die Monster kommen aus der Welt, aus der dunklen, verrückten, gruseligen Welt von H.P. Lovecraft. Ja, und Tesla muss sie mit moderner Technologie, ja, da gibt es teilweise sogar wirklich Verbindungen zu seinen Entwicklungen, ja, außer Gefecht setzen. Unfassbar. Diese absurde Idee, die kann ja nur gut sein. Allein schon der Titel hat mich zu einem minutenlangen Lachen veranlasst. Ja, Tesla versus Lovecraft. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen. Das Spiel an sich ist auch sehr, sehr cool gemacht. Schöne Grafik, alles wunderbar. Es ist schon faszinierend, dass sowas ein Smartphone-Game ist. Irre. Gut. Das Spielprinzip ist zwar etwas, sagen wir mal, das muss man schon mögen, ja. Da tue ich mich vielleicht ein bisschen schwer damit, aber ansonsten das Aussehen und so gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe mir auch mehrere Videos dazu angeguckt. Ich komme aus dem Lachen nicht mehr raus. Es ist sehr, sehr genial. Zurzeit ist das auch im Angebot für nur 2,39 Euro. Mal sehen, vielleicht werde ich es noch holen. Leider, probieren konnte ich es momentan noch nicht, aber angeblich oder anscheinend, so ist es besser rum, ja, hat der Chris nochmal geschrieben, Tesla was läuft Abzüge in der B-Note, kein Controller-Support, keine Android-TV-Unterstützung. Für ein Game, das eigentlich von der PS4 stammt, echt schade. Ja, das ist wirklich schade. Ich hoffe, dass das wenigstens im Desktop-Modus am Huawei arbeitet oder am Honor, weil das wäre schon eine schöne Sache. Aber dass kein Controller-Support da ist, gerade bei diesem Spiel, ist eigentlich ein Controller-Support unerlässlich. Ja. Ich habe es trotzdem zur App der Woche gemacht, weil ich bin realistisch geworden, ja, wie viele Leute nutzen einen Controller an ihrem Smartphone momentan und wie viele Leute würden das Spiel ohne Controller spielen wollen. Ich glaube, ich bin mal wieder in der absoluten Minderheit, wenn ich sage, dass ich das mit Controller spielen will. Ja. Aber okay, ne, was soll's. Von daher, Entwickler schauen halt auf das, was auch wirklich genutzt wird, so ist es immer. Das merke ich jeden Tag hier, aber was soll's, ja. Jeden Tag merke ich das zum Beispiel, wollte ich heute in der Sendung Harry Potter Wizards Unite so in den Himmel loben, weil Leute, das lief im Desktop-Modus bei mir auf dem Honor, in Bildschirm füllend, im 16:9 Format, vernünftig, also man hatte wirklich etwas davon, dass es so lief, ja, das war dann nicht nur ein vergrößertes Bild, sondern da war richtig gute Funktion und dann gab es ein Update gestern, jetzt starte ich das heute Morgen, jetzt ist es nur noch so ein kleines Window, ja, ist nur noch im Phone-Modus zu spielen, auch auf dem großen Monitor, so schade, warum haben die das gemacht? Warum nehmen die dem Spiel einfach den Desktop-Modus weg? Aber da sieht man es mal, der wird überhaupt nicht diskutiert werden. Es wird auch nie jemand sehen im Internet, der sich darüber beschwert, weil es nie jemand ausprobiert hat, dass Harry Potter Wizards Unite im Desktop-Modus läuft. Ja, so ist das halt, wenn man eine super Nische hat. Man ist nie sicher. Und damit sind wir am Ende vom Uncast diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit in der Line-Community. Dort geht's gut zur Sache. So viel, dass ich es regelmäßig leider jetzt nicht vorlesen kann. Es tut mir echt leid. Aber da müsste ich eine eigene Sendung machen für die Community-Nachrichten bei Line. Ja, Wahnsinn. Die ganz besonders wichtig heute auch, die Links und weitere Informationen zu der Sendung findet ihr unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And voice rules that world.